해줘. 레슨 커프니 행은 해줘. 레슨 커프니 행은 So kriegst du dich doch niemals aus dem Dreck gezogen. Wenn die Tränen getrocknet sind, dann schenk mir doch ein Lächeln. Wenn die Tränen getrocknet sind, dann schenk mir doch ein Lächeln. Du mich bei der Hand und dann gehen wir unseren Weg. Ist der Weg mal nicht zu sehen, dann wird er halt erträumt. Ist der Weg mal nicht zu sehen, dann wird er halt erträumt. Dann malen wir ihn mit bunter Kreide. Vergiss nicht, wir werden gebraucht. Hey du, lass den Kopf nicht hängen. Hey du, lass den Kopf nicht hängen. So kriegst du dich doch niemals aus dem Dreck gezogen. Kriegst du dich doch niemals aus dem Dreck gezogen. So kriegst du dich doch niemals aus dem Dreck gezogen.